bereit, auf die Insel des Verderbens. Wir sind weiße Wölfe, eine Flucht ist vergebens. Wir sind paranoid, total verrückt, ein Entkommen ist noch kein Geglück. Wir sind geschwitzte Albtraum, vom Unter mit mir weißen Schau. Dunkle Seelen, wir sind das Verderben. Wir sind für uns schlecht, wir sind das Schlecht, das Erben. Sind die dunklen Seelen, wir sind das Verderben. Wir sind für uns schlecht, wir sind das Schlecht, das Erben. Seelen sind Vulkane des Verderbens, ein Löschen des Feuers ist vergebens. Wir sind im Fluss ohne Wiederkehr, nichts und niemand sitzt gegen uns mehr. Wiedergeburt des Bösen, das sind wir, gerade auch in der Hölle. Und jetzt schon hier sind der Teufel in Person und das ist unser Sohn. Die dunklen Seelen, wir sind das Verderben. Wir sind für uns schlecht, wir sind das Schlecht, das Erben. Sind die dunklen Seelen, wir sind das Verderben. Wir sind für uns schlecht, wir sind das Schlecht, das Erben. Wir sind für uns schlecht, wir sind das Schlecht, das Erben.